Ja, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Gottes Segen, Begleitung und Friede für das neue Jahr. Ich freue mich, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Ich war mir nicht so sicher, ob ich nochmal kommen darf. Deswegen habe ich extra den Bart abrasiert, damit ihr mich wieder erkennen könnt. Ja, jünger, ne? Ah, sehr schön. Ja, ihr Lieben, lobet den Herrn. Ich denke, wir können ihn loben und danken, weil er derselbe ist, wie wir gehört haben. Dass er mit uns geht in dieses neue Jahr, so zerbrechlich unser Leben ist, wir haben es ja auch gehört. Es ist endlich, es ist zerbrechlich. Aber dass Gott in unserer Zerbrechlichkeit dabei ist, mir ist die Tage so ein Bild gekommen, nichts Großartiges, aber es hat mich selber sehr berührt. Wenn ich weiß, dass ich nicht vollkommen bin und der andere ist nicht vollkommen, wir sind alle irgendwo fehlerhaft und zerbrechlich. Und dann Gott mich, den kleinen Heinrich, sieht mit seiner zerbrochenen Art und dann den anderen auch. Dann habe ich gedacht, oh, das ist ja interessant. Ich sah so das Bild vor mir, wie Gott ein Puzzle nach dem anderen zusammenfügte. Und aus jedem einzelnen zerbrechlichen Stück kann man nicht viel machen. Das sieht vielleicht auch nicht schön aus. Aber als ich sah, wie die Hand Gottes das eine, das andere zusammenfügte und daraus etwas, eine wunderbare Vase wurde, habe ich gedacht, das ist es. Das ist auch Gemeinde. Keiner von uns ist vollkommen. Alle sind wir irgendwo fehlerhaft und zerbrechlich. Aber Gott fügt zusammen und macht daraus ein wunderbares Werk. Das ist mein Herr. Das finde ich so genial. Und dann darf ich wissen, selbst ich in meiner Unvollkommenheit habe einen Platz an dieser wunderbaren Vase, die Gott letztendlich verherrlicht. Ja, ich möchte über die Jahreslosung gerne mit euch einige Gedanken austauschen. Aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6, Vers 36. Da heißt es, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Es ist ja mit den Losungen und den Jahreslosungen immer so eine Sache, da ist ein Vers, der aus dem ganzen Zusammenhang, wenn man das nicht alles liest, herausgenommen wird. Und manchmal ergibt dann so ein Vers einen völlig verkehrten Sinn, wenn man den Zusammenhang nicht kennt. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Es ist ein Satz aus der Bergpredigt, mitten aus der Bergpredigt. Wenn ich so die Leute frage, und oft genug höre ich auch Predigten darüber, was ihnen bei der Bergpredigt einfällt, dann ist es meistens so, dass die meisten nur aus der Bergpredigt nur die Seligpreisungen kennen. Wenn man von der Bergpredigt spricht, kommt sofort der Gedanke Seligpreisung. Selig sind die geistlich Armen, denn ihr gehört das Himmelreich. Selig sind die Barmherzigen, sie sollen Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die Hungernden, sie sollen gesättigt werden. Und die Traurigen, sie sollen getröstet werden. Bergpredigt, Seligpreisung. Interessant ist, dass dieser Vers, den wir als Jahreslosung haben, aus der Bergpredigt kommt. Und interessant ist auch, ihr Lieben, dass in dieser Bergpredigt, die im Lukas-Evangelium Kapitel 6 ja von 20, Vers 20 bis 49 geht, Jesus folgende Themen anspricht. Er spricht darüber, dass wir Salz und Licht sein sollen. Salz in einer faulen und verfaulenden Welt, Licht in einer Gesellschaft, die so voller Irrlichter und dennoch voller Dunkelheit ist. Da fordert uns Jesus heraus, Licht und Salz zu sein. Jesus spricht in der Bergpredigt über seine Haltung zum Gesetz. Er hatte ja immer Ärger mit den oberen Bischöfen, würde man heute vielleicht sagen, mit der Geistlichkeit, wenn es darum ging, dem Gesetz seinen wirklichen Sinn zu geben. Die Leute nicht zu Knechten mitgesetzt, sondern Jesus sagt es, und dann kommt dieses Wort Barmherzigkeit wieder vor. Er sagt den Schriftgelehrten, Ihr kennt das Gesetz in- und auswendig, aber das Wichtigste an diesem Gesetz habt ihr vergessen: Barmherzigkeit. Man kann also auch mit frommem Gesetz die Leute knechten und eigentlich den wahren Sinn von Ordnung, von Geboten völlig verdrehen. Jesus spricht in der Bergpredigt über sexuelle Begierde, über Ehebruch und Scheidung. Er spricht darüber, dass man keinen falschen Meineid, oder was heißt falscher Meineid, dass man keinen Meineid ablegen soll, dass man nicht schwören soll und auch keine Selbstjustiz üben soll und Rache. Er spricht in der Bergpredigt davon, von der Liebe zu den Feinden. Ihr habt gehört. So ein Satz, den Jesus sehr oft, wenn er etwas sagen will, damit beginnt. Ihr habt gehört, liebe deine Nächsten und hasse deine Feinde. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde. Da spüren wir etwas, dass Jesus, obwohl das ja auch schon im Alten Testament steht, dass man die Feinde lieben soll. Aber das hat man natürlich in den Predigten der frommen Pharisäer und Schriftgelehrten, hat man das vergessen. Und Jesus spricht, das erinnert das nochmal daran, liebet eure Feinde. Er warnt in der Bergpredigt vor religiöser Zurschaustellung, wenn es darum geht, Opfer zu geben und Spenden, Kollekten zu geben. Die Rechte soll nicht wissen, was die Linke tut. Und mitten in der Bergpredigt spricht er über das Gebet. Wenn ihr betet, dann betet so: Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das Vaterunser, das wir eigentlich, weiß ja nicht, wie das bei euch ist, bei uns in Vinteln, in der Kirche wird das immer so gemacht, in jedem Gottesdienst wird das Vaterunser gesprochen. In der Bergpredigt, mittendrin, lehrt er uns beten. Jesus spricht in der Bergpredigt über das Fasten, über Schätze sammeln im Himmel, und er macht deutlich, eigentlich logisch, du kannst nicht zwei Herren dienen gleichzeitig. Du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen, dem Geld. Die Frage ist, was ist dir wichtiger? Wem folgst du? Wem gehörst du? Was ist dein Schatz? Du kannst nicht zwei Herren gleichzeitig dienen, Gott und dem Mammon. Er spricht über das Sorgen, über das falsche Sorgen. Sorgt euch nicht über das und das, und der nächste Tag hat seine eigene Plage. Er spricht nicht darum, dass wir uns nicht kümmern sollen. Das ist ja was völlig anderes. Aber oft genug sind ja Sorgen so etwas, die in uns Ängste hervorrufen. Sorge produziert oft Angst. Ich sag's nochmal, Jesus redet nicht darum, dass wir uns nicht kümmern sollten. Um den heutigen Tag, um das, was da anliegt. Auch Planung ist vernünftig. Aber Sorge hat einen ganz, ganz anderen Geschmack. Sorge ist Gift für die Seele, weil sie Angst produziert. Und wir machen uns Sorgen oft genug über ungelegte Eier. Meine Hühner machen das nicht. Die sorgen sich erst, wenn die Eier gelegt sind. Aber wir Menschen, wir sind komisch, ne? Wir machen uns schon Sorgen über ungelegte Eier. Und meine Hühner sind mir immer das beste Beispiel. Die machen sich keine Sorgen über ungelegte Eier. Und Jesus macht das deutlich. Seht zu, dass ihr euch kümmert. Aber macht euch nicht Sorgen über Dinge, die noch nicht da sind. Und ihr Lieben, wir merken das doch in unserer Zeit, jetzt gerade mit der Pandemie. Meine Güte. Ich muss ganz ehrlich sagen, nicht leichtsinnig zu sein, das ist ja wichtig. Aber doch, das wirklich zu erfahren, was Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. er ist doch unser Hirte, er ist doch bei mir, dass ich all das ihn ans Herz und in die Hände legen kann und sagen, lieber Vater im Himmel, ich bitte dich um Weisheit, um Verstand. Und zugleich danke ich dir für das große Vertrauen in meinem Herzen, dass du mich durchbringst. Du verlierst mich nicht aus deinen Augen. Du bist mein Vater, oder? Ihr Lieben, das ist das Schöne. Für mich ist Gott nicht mehr einfach nur Gott. Nicht irgendein Gewaltiger, der irgendwo rumschwirrt, dem ich vielleicht egal bin. Für mich das Schönste am Christsein ist, dass ich einen Gott habe, zu dem ich Abba sagen darf. Aber lieber Vater. Und er kümmert sich um mich. Das ist meine tägliche Erfahrung. Und das finde ich großartig. Jesus spricht in der Bergpredigt davon, dass wir nicht richten sollen. Er spricht ermutigend, dass wir zu dem Vater gehen sollen, bitten sollen und dass wir auch empfangen. Und er spricht über die goldene Verhaltensregel. Kennt ihr sie aus der Bergpredigt? Ihr kennt die Bergpredigt alle auswendig, das weiß ich. Wer weiß die goldene Verhaltensregel? Ihr kennt sie. Ihr werdet bestimmt gleich sagen, ah ja. Jesus sagt, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Kennt ihr, ne? Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut auch ihr ihnen. Jesus warnt in der Bergpredigt über falsche und wahre Lehrer. Und er macht deutlich, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Die da lehren, also es gibt ja viele Leute, die sind klug, intelligent und die haben Charisma. Wenn die reden, das ist also bombastisch und können Leute fürchterlich in die Irre führen. Auch das kennen wir in unserer Zeit. Leute, die öffentlich auftreten, Verschwörungstheorien oder Sonstiges oder auch das Gegenteil. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Das kann und muss unser Maßstab sein, wenn wir Dinge beurteilen wollen, wenn Leute öffentlich auftreten und Behauptungen aufstellen. Das kann man gut prüfen. Schau sie an in ihrem Alltag, in ihrem Leben. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Die Bergpredigt endet dann mit einem Gleichnis vom Hausbau auf Sand und Fels. Das kennt ihr auch, ne? Der ist ein kluger Mann oder ein kluger Mensch, der sein Haus nicht auf Sand, sondern auf Fels baut. Ihr Lieben, zu den Hörern sagt Jesus, und das bezieht sich auf die gesamte Bergpredigt. Das finde ich immer so interessant, dass gerade bei dem letzten Gleichnis und Beispiel wir etwas vergessen. Jesus sagt am Ende dieses Gleichnisses vom Hausbau, wer diese meine Rede hört und tut, den vergleiche ich mit einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Jetzt werde ich mal ein bisschen provozierend. Jesus sagt nicht, wer an mich glaubt, der ist ein kluger Mensch und baut sein Haus auf Fels und nicht auf Sand. Das ist das, was wir meistens so weitergeben. Der ist klug, der Jesus zum Fundament seines Lebens hat. Ja, ist ja nicht falsch. Aber das, was Jesus hier sagt, ist nicht, wer an mich glaubt. Sondern jetzt, ich habe euch einfach nur mal so ein paar Themen der Bergpredigt aufgezeigt. Und Jesus sagt, der ist klug, der das, was ich hier alles gesagt habe, tut. Also, es geht um die ganzen Themen. Jetzt könnte ich sie nochmal auflisten, will ich der Zeit halber nicht machen. Jesus sagt also nicht zuallererst, wer an mich glaubt, ist ein kluger Mann, sondern der das, was ich gesagt habe, tut. Der ist klug. Ihr Lieben, das bedingt ja auch. Wenn Jesus das Fundament unseres Lebens ist, dann glauben wir nicht einfach nur für den Himmel, sondern da geht es darum, dass wir unser alltägliches Leben als Jünger und Jüngerinnen leben nach dem, was er uns sagt. Also, ich fand das ganz interessant. Ich habe das einmal mit einer Gemeinde tatsächlich gemacht. Ich habe gesagt, jetzt lasst uns die einzelnen Dinge mal betrachten und fragen, wie verhalten wir uns denn? Sind wir denn klug, wenn es um welchem Herrn dienst du, wenn es um Sexualität geht, wenn es um Frömmigkeit geht und. Wie verhalten wir uns? Tun wir das, was Jesus sagt? Und dann wären wir klug, dann hätten wir auf Fels gebaut. Wer an Jesus glaubt, der glaubt nicht nur für den Himmel, sondern der glaubt für das Leben. Und er richtet sich nach dem, was er sagt. Und dann ist man klug. Also mitten in der Bergpredigt fällt dieser Satz, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Diese Aussage richtet sich an wen? Frage an euch. Ihr dürft gerne mit Maske antworten. An wen richtet sich diese Aufforderung? Entschuldigung. Ja. Richtig. Es ist interessant, dass in diesem Satz ein Wort vorkommt. Deswegen ist so die Appelle, die man immer wieder hört von Kanzeln, seid lieb und seid nett zueinander. Und der Appell geht ja an die gesamte Gesellschaft, ist eigentlich fehlgeleitet. Jesus sagt, hier seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das Wort Vater. Es ist an die Jünger und Jüngeren gerichtet. Die Aussage Jesu richtet sich an die, die Gott zum Vater haben. Also nicht an die, die ihn gar nicht zum Vater haben, so wie du ganz am Anfang gesagt hast, die Gott nicht kennen, von ihm nichts wissen. Ihr lieben Leute, was sollen wir die denn auffordern, dass sie barmherzig sein sollen wie ihr Vater, wenn sie keinen Vater haben? Diese Aufforderung geht also an die Christen, an die Jünger und Jüngerinnen, wobei klar wird, dass unsere Orientierung für unser Verhalten sich nach dem richtet, was unser Vater zu sagen hat. Unsere Orientierung aufgrund und also für unser Verhalten richtet sich nicht, und das ist wichtig, nicht nach menschlichem Gerechtigkeitsempfinden. Wie wir als Christen, die Gott zum Vater haben, uns verhalten sollen, hat nichts mit menschlichem Gerechtigkeitsempfinden zu tun. Das haben wir grundsätzlich alle. Aber wenn es um Gerechtigkeit geht, ihr Lieben, dann kann das so unterschiedlich sein. Der eine findet es notwendig. Wir haben ja gerade, Uta, davon gehört, von diesen Babys und so weiter. Der eine findet es richtig, dass wir Flüchtlinge aufnehmen. Und der andere ist zutiefst entsetzt und ärgert sich darüber, dass man denen alles in den Arsch schiebt. Der eine findet es gut, dass wir versuchen, sozialen Ausgleich zu haben. Und dann gibt es diese Sozialhilfeempfänger. Faule Kerle, ne? Die könnten ja auch was tun. Oder dann gibt es die Geschichte mit den Renten der Ossis, und die nichts eingezahlt haben. Oder was, wenn ich an die Beamten denke, die, naja, merkt ihr? Da könnten wir ganz unterschiedliche Meinungen haben. Unser Gerechtigkeitsempfinden, unser Menschliches ist da unheimlich gespalten. Also wenn es darum geht, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, dann merken wir, unser Verhalten als Christen können wir nicht davon abhängig machen, von menschlichem Gerechtigkeitsempfinden. Da werden wir sehr wahrscheinlich selbst hier in diesem Raum unterschiedliche Meinungen haben. Unser Verhalten richtet sich auch nicht nach menschlicher Moralvorstellung. Auch da gibt es sehr wahrscheinlich unterschiedliche Meinungen. Der eine sagt, naja, was soll's, lass, solange es nicht in meiner Familie ist, Homo-Ehe, ja, ja, okay. Und der andere sagt, das geht ja gar nicht von der Schrift. Oder wenn ich an die Abtreibung denke, sagt jemand, ja, mein Bauch gehört mir, ich entscheide. Und andere sagen, da wird fast eine Grenze überschritten. Doch, da gibt es notwendige Dinge, da ist das okay. Und dann werden wir wieder, wenn es um menschliche Moralvorstellungen geht, werden wir wieder streiten. Danach können wir unser Verhalten nicht ausrichten. Oder wenn ich an die Sterbehilfe denke, wo der eine sagt, ja, knipsen wir ihm doch das Licht aus, damit er nicht länger leidet. Und der andere sagt, hier gibt es eine Grenze, die wir nicht überschreiten dürfen. Merkt ihr? Das ist eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Wenn es um das Verhalten geht, und hier geht es ja einmal in diesem Satz um Barmherzigkeit, dann sind wir aufgefordert, sagt Jesus, orientiert euch bei dem Vater. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das ist der Maßstab. So, ich denke, in vielen Dingen ist es wichtig, dass wir unser Verhalten den Menschen gegenüber danach ausrichten, was der Vater darüber denkt und sagt. An Gottes Wesen, dessen Kinder wir durch die Umkehr geworden sind, an seinem Wesen orientieren wir uns. Es geht also in der Aufforderung, Barmherzigkeit zu üben, nicht um humanistisch-moralisches Verhalten, denn da setzt der Mensch die Maßstab und diktiert sie, je nach Zeitgeist, sondern es geht darum, um Leben aus der Beziehung zum Vater. Es ist sehr interessant, ihr Lieben, im Glauben ist das manchmal nicht anders. Als wir Kinder waren, also ich habe das jetzt nicht erlebt, weil ich ja Vollweise bin, aber man erfährt es ja durch andere. Wenn Kinder klein sind, dann ist der Papa der Größte. Der weiß alles. Der kann alles. Und je erwachsener wir werden, merken wir, und im Glauben, ihr Lieben, als Erwachsene müssen wir lernen, wieder ganz neu eine Vater-Kind-Beziehung aufzubauen zu unserem Vater und sie neu zu gestalten. Kinder glauben ja auch viel ehrlicher. Und manchen, mit dem ich gesprochen habe, der hat gesagt, ja, wenn ich so glauben könnte wie als Kind, da ging das noch. Gut, wenn wir diesen Vater nicht verloren haben, sondern wenn wir diese Vater-Kind-Beziehung auch in Beziehung zu Gott wieder neu gestalten können. Der Unterschied zwischen denen, die Gott zum Vater haben, und denen, die ihn nicht haben, das macht Jesus in Vers 32 bis 34 deutlich. Da sagt er, da geht es jetzt also um das praktische Verhalten. Wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben die, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leiht ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein. Jesus spricht also, wenn es darum geht, barmherzig zu sein, wie der Vater barmherzig ist, nicht zuallererst von der Nächstenliebe gegenüber Benachteiligten wie Arme, Schwache, Einsame und Kranke und so weiter, wie zum Beispiel bei dem Gleichnis des barmherzigen Samariters, sondern hier geht es um etwas anderes. So, er spricht vom Umgang mit starken, gesunden, gerissenen und ungerechten Menschen. Jenen, die es nicht verdient haben, dass man barmherzig ihnen gegenüber sein sollte, aus menschlicher Sicht. Jesus führt also nicht die Armen und Schwachen ins Feld, sondern die Gerissenen, die Starken, die Gesunden, die Ungerechten. Und sagt, schau, wie die Sünder miteinander umgehen. Also wenn das der Maßstab sein soll, dann habt ihr nicht Gott zum Vater. Sondern tut genau das Gegenteil. Barmherzigkeit ist mehr als Mitgefühl oder Mitleid. Ich glaube, dass wir das neu buchstabieren müssen. Barmherzigkeit geht über seelisches Mitgefühl hinaus. Sie erweist dem, der mir absichtlich feindlich gesinnt ist, Liebe in Form von Barmherzigkeit. Warum? Weil sie ihn gewinnen will. Barmherzigkeit äußert sich zuallererst im Verzicht und wird aus dem Verzicht tätig. Das ist etwas, was mir ganz neu groß geworden ist. Barmherzigkeit äußert sich zuallererst im Verzicht und wird dann aus dem Verzicht tätig. Das wahre Wesen der Barmherzigkeit ist also Verzicht. Jesus macht es deutlich. Er gibt das Beispiel. Er sagt, richtet nicht. Also ich, Barmherzigkeit zu üben ist, ich richte nicht. Den anderen, da habe ich mein Urteil schon gefällt. Verurteilt nicht. Wie schnell sind wir mit Menschen fertig? Unter uns Menschen. Ich soll also zuallererst mal verzichten, über den anderen ein Urteil zu fällen. Halte dich zurück. Verurteile nicht. So, das ist das erste, Verzicht. Leih ohne Erwartung, es wiederzubekommen. Es gibt so einen schönen Spruch, wenn man jemand etwas leiht, dann heißt es, Wiedersehen macht Freude. Ja? So die kleine moralische Spitze der Erwartung. Ich leide das, aber ne? Wiedersehen macht Freude. Nicht, dass du es für dich behältst oder vergisst, dass du mir was geliehen hast. Ihr Lieben, aus dem Verzicht kommt dann die Tat. Jesus sagt zuallererst, lass das, richte nicht, verurteile nicht, tu Gutes. Leih ohne Erwartung, es wiederzubekommen. Lass los die Anklage. Und das ist etwas sehr Praktisches. Das geschieht nicht nur hier, sondern das geschieht ja in der Art und Weise, wie ich mit jemand umgehe. Paulus erinnerte uns im Römer 5, Vers 10, ja, an unseren Ursprung. Da sagt er, denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Als wir noch Feinde waren, als wir noch rebellierten, als wir von Gott noch nichts wissen wollten, da hat Gott Barmherzigkeit an uns geübt, indem er alle Schuld bezahlte, indem er seinen Sohn gab, der den Schuldbrief zerrissen hat. Obwohl wir noch Feinde waren. Oder im Kolosserbrief 1,21 steht, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt durch seinen Tod am Kreuz. Also während wir noch so richtig rebellierten oder ein Leben geführt haben, wo wir nicht sagen konnten, Gott ist uns zum Vater geworden, da hat er uns geliebt. Da hat er alles dran gesetzt in seiner Barmherzigkeit, alles beiseite geschoben, damit diese Vater-Kind-Beziehung wieder entstehen kann. Ihr Lieben, und wenn wir uns das bewusst machen, wie auch unser Vater barmherzig ist, dann heißt es, wir müssen uns im Verhalten anderen gegenüber, gerade als Christen, immer wieder neu in Erinnerung rufen, wie ist er denn mit uns umgegangen? Er ist barmherzig mit mir umgegangen. Ich habe heute Morgen gerade erlebt, dass jemand mit mir sehr barmherzig umgegangen ist. Ich hatte versprochen, jemand anzurufen und habe dann in dem ganzen Gewusel es unterlassen. Hab nicht dran gedacht. Und habe eigentlich ein Versprechen gebrochen. Ich rufe dich an, ja, hab's aber nicht gemacht. Und heute Morgen hat dann jemand zu mir gesagt, Heinrich, du hast doch eigentlich, aber ich vergebe dir. Das finde ich sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Wir merken, wie sehr wir da dann auch aufeinander angewiesen sind und wie wir das auch leben können, Barmherzigkeit zu üben. Da, wo eigentlich jetzt so richtig mal so eine Strafpredigt dran wäre für uns Menschen. Was mir an Gott, an meinem Vater im Himmel so, was mich daran so begeistert ist, dass weder unsere Sündhaftigkeit noch Feindschaft ihn hindern konnten, seine Liebe an uns auszuüben und für uns tätig zu werden. Und das auch heute noch, ihr Lieben. Barmherzigkeit übte Jesus auch am Kreuz. Da sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann, was mich auch sehr beeindruckt, ist, dass der Verbrecher daneben ihm sagt, Jesus, wenn du in dein Reich kommst, gedenke meiner. Und Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und ihr Lieben, dieser Schächer da am Kreuz, der Verbrecher, der hatte keine Chance, seinen Glauben unter Beweis zu stellen. Keine Chance. Da war nur das Vertrauen. Und Jesus ist barmherzig. Er sagt nicht, naja, gucken wir mal, ob du denn auch dabei bleibst, ob du auch richtig so ein Gläubiger bist. Ne? Der hatte keine Chance. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Barmherzigkeit, die Jesus, die Gott ausübt bis zum letzten Atemzug. Es ist vollbracht. Ihr Lieben, fällt es uns leicht, barmherzig zu sein? Klar. Oder? Nein? Ich bin trotz allem ermutigt. In all meinen Versagen und Grenzerfahrungen von Liebe lässt Gott mich nicht hängen, sondern steht mir barmherzig zur Seite. Und wie? Indem wir etwas tun. Hebräer 4,16. Da heißt es, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Nur wer aus der Versöhnung mit Gott und täglicher Heiligung lebt, indem er weiß, dass er Barmherzigkeit und Gnade bei Gott findet, trägt in sich die Sehnsucht Gottes, auch anderen gegenüber barmherzig zu sein. Ich buchstabiere das wieder neu für mich und merke, dass ich täglich darauf angewiesen bin und dankbar bin, dass Gott mit mir barmherzig umgeht. Und in dem, wie ich mich verhalte, will ich mich an dem ausrichten, was mein Vater im Himmel tut, getan hat und in mir wirkt. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues wird. Mir ist Erbarmung widerfahren. Dir auch? Und eigentlich können wir es nicht sagen, wir hätten es verdient, oder? Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, derer ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat es nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Halleluja. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähl ich zu dem Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und ihn erfreut. Und drüber die Barmherzigkeit. Und drüber die Barmherzigkeit. Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnade sein. Gott hat sich mit mir selbst versühnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Wo kam dies her? Warum geschieht's? Erbarmung ist und weiter nichts. Erbarmung ist und weiter nichts. Das muss ich dir, mein Gott, bekennen. Das rühm ich, wenn ein Mensch mich fragt. Ich kann es nur Erbarmung nennen. So ist mein ganzes Herz gesagt. Ich beuge mich und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit und rühme die Barmherzigkeit. Dies lass ich kein Geschöpf mir rauben, dies soll mein einzig Rühmen sein. Auf dies Erbarmen will ich glauben, auf dieses bet ich auch allein. Auf dieses tut ich in der Not, auf dieses hoff ich noch im Tod. Auf dieses hoff ich noch im Tod. Gott, der du reich bist an Erbarmen, reiß dein Erbarmen nicht von mir und führe durch den Tod mich Armen, durch meines Heilands Tod zu dir. Da bin ich ewig recht erfreut und rühme dich Barmherzigkeit und rühme die Barmherzigkeit. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Lieber Vater im Himmel, ich will dir danken, dass in all unseren menschlichen Fragen, in unseren Mühen, gerecht und lieb zu sein, barmherzig zu sein, wir in unserem Denken und Maßstäben an die Grenzen kommen. Ich will dir danken, Herr Jesus, dass du uns einen Weg aufzeigst durch dein Wort und deutlich machst, wohin wir blicken müssen, wenn es darum geht, wie wir mit uns selbst, mit dem Nächsten und denen, die dich nicht zum Vater haben, umgehen sollen. Danke, Herr, dass wir aufblicken dürfen auf dich. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ihr Lieben, lieber Vater im Himmel, schenk uns, dass Menschen an uns erkennen, was der Unterschied ist. Dass unser Leben und unsere Beziehung zu dir, lieber Vater, den Unterschied ausmacht. Dass sie es nicht nur hören, sondern sehen. Gib uns Gnade und Gelingen. Lieber Herr, in all unserem Tun. Und schenk uns, dass es gelingt, das, was die Welt so dringend braucht. Und wir ja auch. Deine Barmherzigkeit. So segne euch der barmherzige Vater, der barmherzige Gott, dass er unsere Sinne bewahrt in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.